bist bestimmt die Regel, es liegt Bitches und Flegel. Es verspricht einen Pegel durch den dichtesten Nebel. Doch dein selbstgesteckter Knebel oder auch deine Maske verbieten dir frei zu reden für dein Bild auf einer Tasse. Find das einfach klasse, wie du dein Image pflegst. Nur was ich leider hasse, ist wie bitchig du es lebst. So glitschig, dass du klebst, so perfekt involviert. Ja, man hat dich entdeckt und investiert. Wer auf Schreck verliert, ich bin dein Orakel. Einmal Star und zurück, ich seh schon ein Debakel. Oder es wird ein Spektakel, wenn wir dich zu Grabe tragen. Weg mit Gangster-Shit und was wir da noch so haben. Kann es kaum erwarten, dass der Schuss sein Ende findet und wie die Mauer mit der Wende verschwindet. Props geht an die Rapper, die dope Tracks bauen. Ihr helft mir abzuwarten und weiter aufwärts zu schauen. Ich will mich nicht verkaufen und bevor ich abtrete, feuer ich in diesen Haufen, lösche und verlang Knete. Ich öffne dann die Fehde, hoff, dass ich lang lebe. Wir beerdigen das Biss, das ist meine Grabrede. Ich will mich nicht verkaufen und bevor ich abtrete, feuer ich in diesen Haufen, lösche und verlang Knete. Ich öffne dann die Fehde, hoff, dass ich lang lebe. Wir beerdigen das Biss, das ist meine Grabrede. Ich gebe wirklich viel, damit der Shit hier tight wird. Kein gelegentliches Spiel, in dem nur meine Zeit stirbt. Ihr wirkt meist verwirrt, wenn er auf der Bühne steht. Ich hoffe, die Zeit verirrt und die Deepness überlebt. Was er hier überseht, sind die vielen klugen Köpfe. Der Underground brodelt, hier rauchen nicht nur Töpfe. Weil ich weiter glauben möchte, bin ich täglich im Netz. Ich scheiß auf den Kommerz und klägliches Gehetz. Verständige mich jetzt wie all die derben Heads. Doch meine Musik checkt die Anti-Battle-Raps. Da keine fetten Caps, ich stehe auf Oldschool. Wie das ist float und fetzt, Porno ist mir zu schwul. Vielleicht bin ich uncool und ganz sicher kein Gangster. Bin ich käuflich, Stadtstrich ein lieber ein Prankster. Wenn du jetzt denkst, ja, der Typ denkt wie ich, dann fang am besten selbst an, zück Zettel und Stift. Ich will mich nicht verkaufen und bevor ich abtrete, feuer ich in diesen Haufen, lösche und verlang Knete. Ich öffne dann die Fehde, hoff, dass ich lang lebe. Wir beerdigen das Biss, das ist meine Grabrede. Ich will mich nicht verkaufen und bevor ich abtrete, feuer ich in diesen Haufen, lösche und verlang Knete. Ich öffne dann die Fehde, hoff, dass ich lang lebe. Wir beerdigen das Biss, das ist meine Grabrede. Hält mich am Leben, gib mir Impulse und Ideen. Ich werd nicht alles geben, mach geduldig aufs Geschehen. Wer jetzt gehuldigt wird, wird vergehen, ihr werdet sehen. Ich bin einfach zu bequem, um am Sterbebett zu stehen. Rap hält mich am Leben, gib mir Impulse und Ideen. Ich werd nicht alles geben, mach geduldig aufs Geschehen. Wer jetzt gehuldigt wird, wird vergehen, ihr werdet sehen. Ich bin einfach zu bequem, um am Sterbebett zu stehen. Ich will mich nicht verkaufen und bevor ich abtrete, feuer ich in diesen Haufen, lösche und verlang Knete. Ich öffne dann die Fehde, hoff, dass ich lang lebe. Wir beerdigen das Biss, das ist meine Grabrede. Ich will mich nicht verkaufen und bevor ich abtrete, feuer ich in diesen Haufen, lösche und verlang Knete. Ich öffne dann die Fehde, hoff, dass ich lang lebe. Wir beerdigen das Biss, das ist meine Grabrede. Das ist meine Grabrede. Meine Grabrede.